niemals nie, frag sie nach morgen. Suchten gestern nie nach Glück. Sie fragt lieber, kannst du borgen? Und bringt selten was zurück. Mal laschen schwarz die Lieder, bettelt Diebe zum Bankrott, schlaue Schlangen an den Liedern. In diesen Adern tanzt ihr Gott. Leise spricht sie über Tage, nachdem sie sich in Träume war. Sagt sie, habe keine Freunde, nachdem du ihre Beste trafst. Straft lachend jeden Zweifler, macht Witze ohne Scherz und trägt nur Schatten ihrer Sorgen im mäßig warmen Herz. Lass sie sein! Lass sie sein, lass sie es meistern, sie allein mit ihren Geistern. Lass sie sein, sie stirbt am Meer. Sein, sein, lass sie sein, lass sie sich adeln. Blaues Blut und kalte Nadeln. Gestern nie um Glück. Stahl sich davon mit ein paar Sorgen und ließ die meisten hier zurück. Lass sie sein, lass sie sein, lass sie es meistern. Lass sie sein, stirbt am Meer. Sein, sein, lass sie sein, lass sie sich atmen. Blaues Blut und kalte Nadeln, nur ein Gott will ihr dann. Was ging schief und was gewässert? Hat sie je laut heiß gelacht? War sie tief wie ein Gewässer? Gab es Tage in der Nacht? Vielleicht nur ein echtes Lachen, sucht sie stolz in ihren Sachen, ein Abend lang zum Tanzen. Nur ein Gott wird ihr noch, nur ein Gott wird ihr noch. Nur ein Gott wird ihr noch. Nur ein Gott wird ihr noch.